Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Stefanie Rode, schön, dass Sie heute dabei sind. 1968 ist vorbei und sehr aktuell. Diesen Eindruck konnte man in den vergangenen Tagen bekommen. Da jährte sich ja die Besetzung der Pariser Universität Sorbonne zum 50. Mal. Die wichtigste Waffe der Polizisten sind Tränengasgranaten und Knallkörper, die mit einem großen Donnerschlag zerplatzen. Man sieht keine Wasserwerfer. Die CRS-Trupps lassen den Studenten keine Zeit, neue Barrikaden zu bauen. Ausgerüstet mit Stöcken und Schilden oder einem Armpolster zur Abwehr von Schlägen, mit Helm und Visier, Karabiner umgehängt, schieben sie sich hinter Tränengaswolken voran. So schilderte ein Reporter die Stimmung damals. Die Polizei räumt mit Gewalt. Die Studierenden demonstrieren weiter, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Die 68er-Bewegung nimmt ihren Lauf. Auch 50 Jahre später ist 68 aktuell. Und das nicht nur, weil die Polizei vor kurzem wieder die besetzte Sorbonne geräumt hat. 68 wirft gerade im Jubiläumsjahr einen Schatten auf die Situation heute. Und wie wir Vergangenes immer wieder neu lesen, das sagt auch viel über die Gegenwart aus. Das meint der renommierte Soziologe und Zeitdiagnostiker Armin Nasehi. Damals, so der Soziologe, entzündete sich der Grundkonflikt an linken Fragen. Die 68er kämpften für mehr Inklusion und mehr Pluralismus. Heute streiten wir über implizit rechte Fragen, Fragen der Identität und der Zugehörigkeit. Wie hängt beides zusammen? Und stehen wir heute vor einem ähnlich tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel wie die 68er-Generation damals, nur eben unter anderen Vorzeichen? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Armin Nasehi. Er lehrt Soziologie in München und ist uns auch von dort zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Ihr neues Buch trägt den Titel »Gab es 1968?« Das klingt erstmal banal. Warum ist das trotzdem eine gute Ausgangsfrage? Ja, es ist natürlich nicht strittig, dass es 68 gab. Meine Berechnungen haben ergeben, dass es zwischen 67 und 69 gewesen sein muss. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aber ernsthafterweise muss man ja fragen, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von 68 reden? Und dann muss man sich tatsächlich fragen, gab es 68 als ein singuläres Ereignis, das als Grund oder Ursache für alles Mögliche gilt? Oder ist es eher eine Chiffre, also eher ein Erinnerungsmarker, eher so etwas wie ein, ja, man könnte sagen, eingeführtes kulturelles Symbol für etwas? Und ich würde tatsächlich zu zweitem neigen und sagen, wir erinnern an eine Phase der Bundesrepublik mit dem Namen 1968. Sie sagen also, das war ein Erinnerungsmarker. Was war denn so bahnbrechend an 68, möglicherweise auch in Anführungsstrichen geschrieben? Ja, es wäre natürlich schön, wenn man jetzt ein Ereignis nennen könnte, an dem alles sich aufhängt. Also man müsste sagen, die sichtbaren Ereignisse, die sind ja relativ leicht zu identifizieren. Also wenn man etwa an den Tod von Benno Ohnesorg denkt oder an die Demonstrationen auf der Straße denkt, wenn man daran denkt, dass es Reaktionen des Staates, der Polizei gegen Demonstrationen und so etwas gab, dann müsste man sagen, das sind relativ konkrete Ereignisse. Aber das, was wir mit 68 verbinden, das hat schon viel früher begonnen und hat viel länger gewirkt als eben nur in diesem Jahr 68 oder von 67 bis 69. Ich würde sagen, das ist womöglich sogar das Ergebnis einer Entwicklung in der Bundesrepublik, die mit einer Öffnung nach Westen, die mit starken, wie ich das nenne, Inklusionsschüben zu tun hat, die mit einer ganz neuen Formierung sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft zu tun hat. Und insofern erinnern wir uns an 68, aber eigentlich, man könnte fast sagen, an 20 Jahre, in denen sich die Gesellschaft tatsächlich verändert hat, der Bundesrepublik. Sie haben jetzt ja schon einige Errungenschaften genannt und Sie machen in Ihrem Buch eine Unterscheidung zwischen explizit und implizit links, beziehungsweise explizit und implizit rechts. Warum ist das so zentral und warum sind die wichtigen Errungenschaften, wie Sie sagen, im implizit Linken entstanden? Ja, also ein Kapitel des Buches hat ja einen noch merkwürdigeren Titel als das ganze Buch, nämlich ob das eine linke Bewegung war, als würde sich diese Frage eigentlich lohnen. Natürlich war das eine linke Bewegung und wenn Sie an so Sätze von Rudi Dutschke denken, wenn Sie an den harten Kern der Studentenbewegung denken, wenn Sie an die universitären Diskurse denken, war das sehr links, also zum Teil revolutionär links, aber die Wirkung auf die Gesellschaft hatte eher eine implizit linke Form und die würde ich so damit beschreiben, zu sagen, naja, dass die Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr anders konnte, als Inklusionsschübe zu machen. Darunter verstehe ich, dass Bevölkerungsgruppen, die vorher eher ausgeschlossen waren aus Bildungskarrieren, aus sozialem Aufstieg, aus Teilhabe an öffentlichen Diskursen, nun in die Gesellschaft gewissermaßen reingeholt worden sind. Und das ist implizit links. Also man muss gar nicht links denken, um diese Politik zu machen, die natürlich linke Ziele verfolgt. Gleichheit herzustellen, Gleichberechtigung herzustellen. Begonnen hat das Ende der 50er Jahre mit der Bildungsexpansion und das ging in den 70er Jahren weiter tatsächlich mit der Akademisierung von Berufen. Es ging damit weiter, dass Arbeiterkinder an Universitäten kamen. Es hatte mit dem BAföG, auch mit dem Meister-BAföG zu tun und es hatte mit einer öffentlichen Diskussion zu tun, die ja viel stärker daran gewöhnt war, dass auch Gruppen mitdiskutieren, die vorher eher ausgeschlossen waren. Und zu den Erbschaften, das schreiben Sie auch, von 68 gehört eben Dauerreflexion, Dauermoralisierung und Popkultur als Dauerberieselung. Fangen wir mal ein bisschen an, das aufzudröseln, aber nacheinander. Woher kommt diese Dauerreflexion? Was zeichnet die aus? Ja, ich fange ja an mit einem Text von Helmut Schelsky. Das ist ein sehr konservativer Soziologe aus den 1950er Jahren gewesen. Normalerweise denkt man bei 68 nicht an einen konservativen Soziologen, aber der hat eine religionssoziologische Studie gemacht und sich die Frage gestellt, warum in den Kirchengemeinden eigentlich immer mehr reflektiert wird und wie man eigentlich sozusagen noch den Glauben vermitteln kann, wenn die Gläubigen einfach der Kirche nicht mehr einfach glauben. Und er hat gesagt, was sich jetzt institutionalisiert, ist sowas wie eine Dauerreflexion im Gespräch. Man muss die Leute jetzt überzeugen. Sie glauben nicht einfach, was ihnen Eliten oder was ihnen Traditionen oder Ähnliches sagen, sondern alles wird, Habermas hat das später genannt, kommunikativ verflüssigt. Also man kann eigentlich in keinem Lebensbereich mehr einfach so weitermachen, sondern man muss immer Gründe nennen für das, was passiert. In den Geschlechterverhältnissen, in den Familien, in den Bildungsprozessen, in den politischen Zusammenhängen und das führt zu Dauerreflexion. Also eigentlich kann man sagen, dass wir seit Mitte der 60er Jahre, kann man sagen, bis heute die Nein-Stellungnahmen in der Gesellschaft größer werden. Wer etwas behauptet, kommt immer gleich jemand dazu und sagt, nein, das stimmt nicht oder bitte begründe mir das, während man vorher eher davon ausgehen konnte, dass die Sätze einfach dadurch, dass sie gesagt wurden, galten. Und daran haben wir uns ja eigentlich schon längst gewöhnt. Das ist ja übergegangen in Fleisch und Blut, würde ich mal sagen. Ist das nicht eine ganz große Errungenschaft an der 68er? Ja, das ist vielleicht die Errungenschaft der 68er. Also wenn es etwas gibt, das aus dieser Generation tatsächlich eine sehr positive Wirkung auf die Gesellschaft hatte, dann ist es genau diese Form von Dauerreflexion. Also man könnte sagen, ein bewusster Umgang mit Traditionen, auch die Frage, dass sozusagen wir Dinge leichter aushalten können, wenn wir auch gute Gründe dafür nennen können. Das geht ja eigentlich bis in die Kindererziehung rein. Das geht bis in die Führung von Unternehmen rein. Sie können heute Mitarbeitern nicht einfach mehr sagen, was sie zu tun haben. Sie müssen wenigstens gute Gründe nennen. Selbst in der Bundeswehr, die innere Führung hat etwas Ähnliches versucht, den Staatsbürger in Uniform, dem man nicht einfach Befehle geben kann, sondern der Einsicht haben soll auch noch in die Gründe dieser Befehle. Also die 68er haben sich nicht mit der Bundeswehr beschäftigt, aber das wäre sozusagen ein Teil auch dieser gesellschaftlichen Veränderung. Das ist eine Veränderung, die wir uns tatsächlich nicht mehr wegdenken können. Das ist das eine. Die Dauerreflexion. Das andere, was Sie nennen, ist Dauermoralisierung. Und da frage ich mich, ist Moral und Moralisieren nicht schon immer im politischen Diskurs eine Methode gewesen, die nicht erst die 68er erfunden haben? Weil das ja immer stark schon in jeder Politik vorhanden ist, dieser Aspekt, dass man sagt, ich moralisiere etwas, um es zu emotionalisieren zum Beispiel. Ich behaupte natürlich nicht, dass die 68er die Moralisierung erfunden haben. Das wäre in der Tat eine ziemlich merkwürdige These. Aber was man schon beobachten muss, und das ist ja etwas, was zurzeit auch viele Kritiker von 68 auf den Plan ruft, ist, dass da eine Generation war, die mit starken moralischen Urteilen eigentlich die Gesellschaft herausgefordert hat. Also man war eigentlich immer auf der Seite der Guten und hat starke moralische Kommunikation versucht, dass alles, was im Leben passierte, musste auf einmal sozusagen auf den Prüfstand einer bestimmten Moral gestellt werden. Private Lebensformen, Sexualität, Beziehungen, aber eben auch die öffentliche Politik. Und das würde ich schon Dauermoralisierung nennen. Also Moral hat es natürlich immer gegeben, moralische Diskurse hat es immer gegeben. Aber das war schon eine Generation, die sich immer die Frage gestellt hat, wo stehst du eigentlich? Wo stehst du politisch? Wo stehst du moralisch? Für was trittst du ein? Hast du tatsächlich moralische Gründe für die Dinge? Und das wurde bisweilen so weit übertrieben, dass man, glaube ich, schon von Dauermoralisierung sprechen kann. Und dann sprechen Sie auch noch von der Dauerberieselung und zwar durch die Popkultur und sagen, die linke 68er-Generation, die hat sich versöhnt mit einer Form von Konsum und Kapitalismus Und in dieser Versöhnung konnte sie trotzdem gegenkulturell sein. Also wenn man das ein bisschen vereinfacht sagen will, wer Pop hört, der steht auf der richtigen Seite und muss dabei nicht so richtig viel nachdenken. Schreiben Sie da der Popkultur nicht ein bisschen zu viel Bedeutung zu? Und ist das nicht auch ungenau, eine ganze Generation da in dem Denken so zusammenzufassen? Ich glaube, man kann der Popkultur gar nicht genug Bedeutung beimessen, wenn es um diese Generation geht. Wenn Sie noch einen Satz zur Dauermoralisierung erlauben, die hatte auch die Funktion, von der Reflexion zu entlasten. Ja, also wer sozusagen seine Ziele reflexiv nicht ganz erreichen kann, neigt zur Moralisierung. Eine zweite Form der Entlastung ist tatsächlich die Popkultur. Man muss sich klar machen, dass fast alle kulturellen Phänomene im Zuge, sagen wir mal seit den 1970er Jahren, popkulturalisiert wurden. Wenn man unter Popkultur versteht, dass es nicht mehr um sozusagen hochkulturelle Formen geht, in denen man reflexiv die kulturelle Form kompliziert mit Kenntnissen diskutieren muss, sondern Popkultur heißt, dass sie eigentlich sehr gegenwartsorientiert ist und an einem ästhetischen Erlebnis, auch an körperlichem Erlebnis orientiert ist. Und das ist in dieser Generation schon sehr, sehr, sehr stark gewesen. Also wenn Sie Leute aus der Generation heute nach ihren Erlebnissen und Erinnerungen befragen, können sie sich eher daran erinnern, welche Musik sie gehört haben, als was sie damals gesagt haben. Und das ist schon sehr, sehr prägend gewesen. Und heute ist die Konsumkultur, wie wir sie kennen, ja eigentlich sozusagen die Popkultur noch einmal potenziert. Und ich glaube schon, dass das in dieser Generation besonders stark ausgeprägt war. 68 ist vorbei und sehr aktuell, schreiben Sie in Ihrem Buch. Aktuell auch, weil Dauerreflexion und Dauermoralisierung aufgegangen sind, wie Sie sagen, in einer erstarrten Pose, in einer Pose der Gerechtigkeit und des Authentischen. Das klingt erstmal sehr sperrig. Wie genau sieht diese Pose aus? Also das kann man jetzt nicht so genau sagen, wie die Pose aussieht. Meine These lautet eigentlich, dass das, was vorher getrennt war, amalgamiert wurde. Also sowohl Reflexion als auch das Moralische, als auch das, man könnte sagen, Ästhetische läuft jetzt eigentlich zusammen. Und wir haben es heute mit einer Generation zu tun, die sehr, sehr stark an Identitätsansprüchen, an Anerkennung, an so einer ästhetischen Form der authentischen Selbstdarstellung hängt, die bei den 68ern noch eher getrennt war. Und ich würde jetzt keine Kausalität bilden und ich weiß natürlich, dass das etwas überzeichnete Idealtypen sind, aber ich glaube schon, dass man heute sagen kann, dass vieles von dem, worum es im öffentlichen Diskurs geht, im öffentlichen Streit geht, vor allem in einer jüngeren Generation, vor allem Anerkennungsdiskurse und viel weniger politische Diskurse sind. Also hat Pose auch sehr viel mit Posing zu tun dann? Ja, Pose hat auch mit Posing zu tun. Also wenn Sie ein Beispiel hören wollen, geht es sozusagen ja schon um die Frage, wie positioniere ich mich selbst in einem politischen Streit? Und da geht es dann zum Teil darum, dass ich richtig angesprochen werde und den anderen richtig anspreche, dass es große Sensibilitäten in dem Sinne gibt, wer eigentlich für wen sprechen darf. Und ich will jetzt keine naive Political Correctness-Kritik machen. Da gibt es ja viele Dinge, die sehr, sehr wichtig sind und die auch errungen sind. Aber eigentlich ist es sozusagen jungen Leuten heute viel einfacher beizubringen, diese Identitätsfragen und Anerkennungsfragen zu klären, als zum Beispiel die allgemeinen Fragen gesellschaftlicher Ungleichheit oder Ungerechtigkeit, weil das eben viel, viel stärker mit ihrem unmittelbaren Leben zu tun hat, mit der Pose, wie ich mich selbst beschreibe. Das hat übrigens mit der Konsumgesellschaft zu tun, also wie ich mich selbst in dieser Gesellschaft beschreibe und nicht nur beschreibe, sondern zeige, hängt sehr, sehr stark von Konsumstilen ab. Das ist übrigens ein Erbe auch der 1970er Jahre, wo man sich in der Popkultur eigentlich an so eine kapitalistische Form der Ästhetik gewöhnt hat, was ja komisch klingt, weil mit Popkultur bisweilen genau das Gegenteil assoziiert wird, nämlich der Protest, die Gegenkultur, die Kritik. Aber wird nicht gerade auch in dieser Frage, wer spricht da, also welche Sprecherposition ist das, wie identifiziert man sich, wird damit nicht auch sowas wie eine Ungleichheit sehr politisch thematisiert? Ja, das wird es zum Teil auch, aber es wird vor allem in Mikrozusammenhängen diskutiert. Ich will gar nicht sagen, dass das unpolitisch ist. Das ist ja oft so ein Vorurteil über die jüngere Generation. Also wenn ich an meine Studierenden denke, die sind alles andere als unpolitisch. Das wäre eine falsche Diagnose. Aber sie sind schon in der Weise, sagen wir mal, eher ästhetisch zufriedenzustellen als argumentativ zufriedenzustellen. Kapitalismuskritik ist heute eigentlich keine Theorieform mehr, sondern eher eine Kritik an bestimmten Konsumstilen, an bestimmten, sagen wir mal, Statements, die man abgibt. Das ist eine Generation, die ist daran gewöhnt, durch die sozialen Medien sich bildlich und schriftlich in Kurzform darzustellen und vor allem in einem ästhetisch sehr gelungenen Lichte. Das ist ja schon sehr interessant, welche Arten von Kompetenzen dort auch gepflegt werden. Also ein Instagram-Profil ist ja kein Abbild Abbild der Welt, sondern das ist eine Inszenierung einer Existenz, die ästhetisch und ethisch stimmig sein muss. Sie sagen, wenn man das jetzt mal verkürzt zusammenfasst, linke Forderungen nach Anerkennung, nach Respekt eben für partikulare Gruppen, für Minderheiten, sind eigentlich implizit rechts. Kann man das heute einfach so sagen? Schließlich haben die Linken und die Rechten ja doch ganz unterschiedliche Programmatiken und Linien. Also Sie haben es schon genau gefragt, einfach so kann man das nicht sagen. Man muss schon ein paar Gründe dafür nennen, das will ich gerne tun. Der Punkt ist ja der, dass ich diese Unterscheidung von implizit Linkem und explizit Linkem ja daran festmache, dass die konkrete linke Protestform, das Explizite, ganz anders funktioniert als das Implizite. Interessant ist heute, dass das explizit Rechte bisweilen Formen annimmt, die dem explizit Linken sehr, sehr ähneln. Das machen übrigens rechtspopulistische und rechtsradikale Protestformen ganz explizit. Sie sagen, wir nutzen eigentlich die Provokationsformen, die wir von den 68ern lernen konnten. Götz Kubitschek zum Beispiel hat das ganz explizit gesagt, ich lerne von der Studentenbewegung und kopiere sie. Auch wenn das zum Teil nicht ganz stimmt, funktioniert das ganz gut. Interessant ist, dass in der Gesellschaft, auch wenn man nicht rechts ist, eher rechte Bezugsprobleme, nämlich Zugehörigkeiten, nicht universelles, Identitätspolitik inzwischen eine eher größere Rolle spielt. Also wie man damals implizit links war, selbst wenn man gar nicht explizit sich links gefühlt hat, sich an linken Problemen abgearbeitet hat, arbeiten wir uns heute eher an diesen in Anführungsstrichen rechten Problemen ab. Zugehörigkeit, aber Heimat und diesen Geschichten. Da muss ich kurz einhaken, warum ist das denn implizit rechtes Denken, wenn man über Zugehörigkeiten oder Identitäten spricht? Ja. Auch die Linken haben ja schon immer Identität thematisiert, also wenn man an die Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 50er und 60er Jahren denkt zum Beispiel. Ja, das Linke zeichnet sich eher dadurch aus, dass es sozusagen universalistische Zugehörigkeiten versucht zu beschreiben. Gerade die Bürgerrechtsbewegung war ja eine, die gar nicht die schwarze Identität beschreiben wollte, sondern sie wollte sagen, wir sind alle Bürger dieses Landes und zwar völlig unabhängig davon, welche Hautfarbe wir haben. Die Bürgerrechtsbewegung war, was das angeht, eine geradezu explizit universalistische Bewegung. Heute würden wir eher sagen, es ist ganz spannend, dass ein Selbstbewusstsein von partikularen Gruppen entsteht. Also sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite wird die Frage gestellt, wer bin ich und nicht, wie können wir universalistisch begründen, dazuzugehören. Und das mache ich den Leuten um jetzt gar nicht zum Vorwurf, sondern es bleibt einem fast nichts anderes übrig, als genau das zu tun. Im Übrigen sehen wir ja, dass es eine Reethnisierung von Konflikten gibt, dass rechte Provokationen offenbar zurzeit besser funktionieren als linke, wenn sie an die großen Intellektuellen, die früher mal links waren, Rüdiger Safranski oder ähnliche in der Öffentlichkeit denken, dann provozieren die heute mit eher rechten Thesen. Und das ist doch ganz interessant. Man konnte früher eher mit linken Thesen provozieren. Die funktionieren in dieser Form heute nicht. Das heißt also, die Inklusion von Menschen war früher das große Thema der Linken und Sie sagen, heute ist das große Thema der Rechten die Identität und prägt damit auch den Grundkonflikt unserer Gesellschaft. Ja, und wir können offenbar wieder Exklusion verlangen. Also das ist doch, wenn Sie die Flüchtlingsdiskussion sehen, die Leute tun ja geradezu so, als würde die Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik zurzeit diese Gesellschaft in ihren Grundfesten zerstören, was ja nun weiß Gott nicht der Fall ist. Eine radikale Übertreibung dieses Zugehörigkeitsproblems und das ist etwas, was tatsächlich durch ein rechtes Bezugsproblem eigentlich erst funktioniert. Wir können tatsächlich nicht mehr nur diskutieren, wer dazugehört. Wir können jetzt ganz klar Exklusionspolitik machen mit solchen Geschichten. Es ist sowas wie konfessionelle und religiöse Zugehörigkeiten spielen auf einmal in der Öffentlichkeit eine starke Rolle. Das ist neu. Und was bedeutet das für die Linke? Also kann sie dann keine Identitätsfragen mehr stellen, weil sie Gefahr läuft, ein rechtes Thema zu bedienen und damit Leute auszuschließen? Das würde ich so nicht sagen. Was das für linke Politik heute bedeuten kann, das ist tatsächlich die Frage. Explizit, wenn man sozusagen das empirisch sich betrachtet, dann erübrigt sich linke Politik bisweilen auch in der Pose sozusagen für Gerechtigkeit zu sorgen und damit für die Ansprechbarkeit von ganz bestimmten Gruppen, wenn sie etwa zum Teil an den Feminismus denken, wenn sie an postkoloniale Bewegungen denken. Also wenn man überhaupt heute links sein will, wenn die Unterscheidung so funktioniert, sollte man sich vielleicht die Frage stellen, wie ist sowas wie sozialer Aufstieg heute wieder möglich? Wird sich sozusagen in den Veränderungen von Arbeitsformen so etwas wie eine Harmonisierung von Arbeit und Leben, das ist das klassische implizit linke Thema der 70er Jahre gewesen, überhaupt denken lassen? Wir haben Wahlkämpfe hinter uns, wo wir über Ersatzprobleme diskutiert haben, zum Beispiel Flüchtlingsfragen und Zugehörigkeitsfragen, statt diese Grundfesten, könnte man sagen, unserer Gesellschaft zu diskutieren. Die Digitalisierung der Wirtschaft wird dazu uns zwingen, diese Fragen zu stellen. Und dann wird man sehen, ob da linke Konzepte tatsächlich reüssieren können oder ob wir ganz andere Unterscheidungen als die zwischen links und eher konservativ brauchen. Da schwingt ja auch so ein bisschen die Kritik an der Linken mit, dass sie sich lange auf Minderheitenfragen konzentriert hat, also Fragen der Identität, der Anerkennung und nicht so stark auf das Kernanliegen. Dazu muss man ja allerdings sagen, nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus herrschte ja lange einfach die Meinung vor, Kapitalismus ist alternativlos. Und unter den Bedingungen waren Identitätspolitik und Fragen der Anerkennung eben für die Linken leichter durchzusetzen als jetzt die knallharten ökonomischen Fragen von Verteilungspolitik. Ist das nicht heute ein bisschen Wohlfall, wenn man sich hinstellt und ex post sagt, die Linke hat Minderheitenfragen zu sehr betont und die Kernanliegen verraten? Ja, also das wäre ja gar nicht meine These, dass sie das zu sehr betont hat. Ich würde das zunächst mal auch gar nicht bewerten, sondern das ist das, was wir heute links nennen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich links ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob das sozusagen dieser Fetisch links so entscheidend ist für das Thema. Die interessante Frage ist doch, dass es Bezugsprobleme gibt, die den früheren doch sehr ähnlich sind. Ich wiederhole nochmal, was ich gerade gesagt habe. Die Frage, wie wir uns durch Arbeit reproduzieren, in welche Art und Weise wir eigentlich, sagen wir mal, am Reichtum dieser Gesellschaft teilhaben können, der muss neu organisiert werden. Das war mal ein klassisches Thema der Sozialdemokratie. Diese identitätspolitischen Fragen, die würde ich fast sagen, sind diesen Fragen relativ äußerlich. Übrigens behaupte ich gar nicht, dass die identitätspolitischen Fragen unwichtig sind. Wir verdanken denen eine ganze Menge an Sensibilität, Minderheiten gegenüber zum Beispiel. Also das sind ja ganz, ganz wichtige Diskurse, die wir auch den 68ern zum Teil verdanken. Also diese Form von Pluralität unserer Alltagskultur, hinter die wir übrigens nicht zurück dürfen und ich glaube auch nicht zurückgehen werden, das sind große Errungenschaften, aber das würde ich fast gar nicht mit dem Label links bezeichnen, sondern das sind eigentlich Liberalisierungen unserer Kultur. Die entscheidenden Fragen, die man mal links genannt hat, sind tatsächlich die, ich wiederhole meine Formulierung, der Harmonisierung von Arbeit und Leben. Dafür gibt es im Moment noch nicht mal Fragen, auf die man die richtige Antwort geben kann. Ich würde das gerne noch mal kurz zusammenfassen, dieses Spiel von rechts und links. Für Sie, so scheint es, haben die Linken rechte Paradigmen wie die Identität, die Anerkennung und so weiter übernommen. Gleichzeitig bezeichnen Sie auch Konservative wie Boto Strauß beispielsweise oder Alexander Dobrindt als 68er wider Willen. Heißt das dann, dass letztlich alles ein großes Verwirrspiel ist und die Rechten die 68er sind und die heutigen Linken die eigentlichen Rechten? Also wenn man das logisch weiterdenkt, könnte man das fast sagen. Also dass ich jemanden wie Dobrindt einen 68er wider Willen nenne, ist natürlich eine kleine Provokation. Die Leute arbeiten sich ja an 68 ab. Es ist doch interessant, dass im Jahr 2018 im Januar ein CSU-Politiker hingeht und 68 überwinden will. Das ist ja fast eine, das kann man ja vielleicht nur psychologisch erklären. Also man scheint sich ja irgendwie festzubeißen an dieser Zeitenwende 68, angeblichen Zeitenwende 68. Das heißt, man kämpft offenbar gegen viele der Errungenschaften einer pluralisierten Lebenswelt, kann aber hinter diese pluralisierte Lebenswelt eigentlich gar nicht zurück. Ich halte es geradezu für lächerlich, 68 überwinden zu wollen. Und Boto Strauß hat ja in verschiedenen Texten immer wieder betont, dass ihm vor allem zuwider ist, dass heute Kreti und Pleti mitreden dürfen. Das ist genau das, was die Inklusionsschübe der 68er eigentlich, ja man müsste sagen, unumkehrbar in der Gesellschaft institutionalisiert haben, dass tatsächlich jetzt alle mitreden. Insofern nenne ich das natürlich die eigentlichen 68er, weil sie immer noch nicht begriffen haben, dass diese Veränderung der Gesellschaft tatsächlich nicht zurückzudrehen ist. Sie sagen, der heutige Grundkonflikt der Gesellschaft ist implizit rechts, das heißt Fragen der Zugehörigkeit, der Identität. Heißt das, wenn man das weiterdenkt, dass wir einen sehr tiefgreifenden Wandel in den kommenden 50 Jahren vielleicht erleben werden, der so tiefgreifend ist wie die 68er, nur eben in eine andere Richtung geht? Das weiß ich nicht genau. Das wäre jetzt auch ein Scharlatan, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, das wird so sein. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sich die Konfliktlagen tatsächlich verändern. Ich meine, hätten wir vor ein paar Jahren noch gedacht, dass Europa womöglich daran zusammenbricht, dass es zu einer starken Reethnisierung von Identitäten von Staaten kommt? Dass Europa tatsächlich in Frage gestellt wird, weil man denkt, dass der Nationalstaat aufgrund ethnischer Gründe der bessere Akteur ist als ein Bund von Staaten, der also in der Weltgesellschaft doch durchaus dann auch eine Größe ist. Hätten wir gedacht, dass es so etwas wie Alltagsrassismus in der Form, wie wir es zum Teil zurzeit erleben, wieder ein Thema ist? Hätten wir tatsächlich gedacht, dass wir Migration irgendwann explizit wieder in Frage stellen? Ich würde doch sagen, nein. Und das sind tatsächlich doch Entwicklungen, die wir zurzeit beobachten müssen, an denen sich tatsächlich etwas verändern kann. Ich habe mich sehr viel in den letzten Jahren mit Migrationsfragen beschäftigt. Wir reden über Migrationsfragen, als gehe es da nur um Identitätsfragen. Das ist nicht der Fall. Wenn es endlich mal eine Diskussion darüber gäbe, ein Einwanderungsgesetz zu haben, explizit zu erklären, wie wir Einwanderung eigentlich haben wollen, wer kommen darf, wer nicht kommen darf, dafür gute Gründe zu nennen und damit Legitimation zu produzieren, dann ist das keine Identitätsfrage mehr, sondern tatsächlich eher eine operative Frage. Ich glaube, dass man diese Konzentration auf diese rechten Bezugsprobleme nur los wird, wenn man die operativen Fragen wieder gewinnt und endlich den Mut hat, diese Fragen endlich zu stellen. Jeder sagt, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Kein Mensch macht sich dran. Das ist das eigentliche Problem. Dann hätte ich zum Ende des Gesprächs noch eine Frage. Ich würde gerne zurückkommen auf den Soziologen Helmut Schelsky, den Sie schon genannt haben. Der hat ja in den 50er Jahren die Entwicklung vorweggenommen, dass das gesellschaftliche Gespräch, also die Kommunikation, das Aushandeln, das Hinterfragen von Dingen, das Milieu, die Herkunft und so weiter ersetzen wird. Erleben wir jetzt eine Kippbewegung in die andere Richtung, weil wir gemerkt haben, das Gespräch oder die Kommunikation, die sprachliche Konstruktion kann eben sowas wie Herkunft oder wie Tradition nicht ersetzen? Also wir haben zunächst mal in den 70er Jahren erlebt, dass es viel schwieriger ist, sozusagen zum Beispiel, also die Bürde der Herkunft, hat man das damals genannt, tatsächlich operativ so einfach zu überwinden. Das war nicht so einfach, wie man dachte. Das hat man für sehr illegitim gefunden. Inzwischen finden manche Leute es wieder legitim, diese Herkunftsfragen in den Vordergrund zu stellen. Und das ist ja doch eine Entwicklung, die hätte ich so nicht vorausgesehen. Helmut Schelsky ist übrigens eine interessante Figur, der in den 50er Jahren als durchaus konservativer Soziologe darauf kam, was zum Beispiel Habermas dann später auch formuliert hat, das Gespräch wird das Wichtigste sein für die Orientierung innerhalb der Gesellschaft. In den 70ern war er einer der ätzendsten Kritiker der 68er Generation, weil er gesagt hat, das sind Leute, die eigentlich nur über die Gesellschaft reden und nichts Gescheites da machen können. Also ich habe extra diese Figur ausgewählt, um nicht den Verdacht zu erregen, zu sagen, naja, der sucht sich natürlich einen Gewährsmann aus, der ohnehin zu dieser Geschichte gehört. Meine These wäre ja, dass die gesellschaftliche Entwicklung von selbst in diese Richtung ging. Vielleicht geht sie jetzt, so lautet ja Ihre Frage, in eine andere Richtung. Ich darf vielleicht normativ sagen, ich hoffe nicht. Das sagt Armin Nassehi, Soziologe von der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und wer sich ein bisschen ausführlicher mit den Thesen von Armin Nassehi beschäftigen möchte, sein neues Buch heißt Gab es 1968 eine Spurensuche?